bist da werd ich sein. Ich liebe jetzt, ich liebe hier in dieser Welt. Ich atme durch voller Gier. So schmutzig und doch so schön. Ich will mich in dir verlieren. Du bist so schmutzig. Wie weit willst du gehen, nur um mich zu amüsieren? Du bringst mich noch einmal um den Verstand. Niemand hat dich je gesehen. Don't be so sure.